entdeckt. Wir sprachen von Sturm und Schiffbruch, vom Seemann und wie er lebt. Und zwischen Himmel und Wasser und Angst und Freude schwebt. Wir sprachen von fernen Küsten, vom Süden und vom Nord und von den seltsamen Menschen und seltsamen Sitten dort. Am Ganges duftet und leuchtet und Riesenbäume blühen und schöne stille Menschen voll Lotusblumen knien. In Lagern sind schmutzige Leute, glattköpfig, nicht breit, nur nicht klein. Sie kauern ums Feuer und backen sich Fischen und quäken und schreien und quäken und schreien. Die Mädchen horchten ernsthaft. Und endlich sprach niemand mehr. Das Schiff war nicht mehr sichtbar. Es dunkelte gar zu sehr. Sprich, warum die Brüder rächen mit dem Schwerte in der Hand. Gräfin Lauras Augenfunken zündeten den Brüderstreit. Beide glühen liebestrunken für die artig holde Maid. Welchem aber von den beiden wendet sich ihr Herz zu? Keiner Grübel kann's entscheiden, Schwert heraus, entscheide du. Und sie fechten kühn verwegen, gib auf ihnen Niederkracht. Hütet euch, ihr wilden Degen, grausig blend man schleichet nachts. Wehe, blutge Brüder, wehe, blutges Tal. Beide Kämpfer stürzen nieder, einer in des andern Stahl. Beide Kämpfer stürzen nieder, einer in des andern Stahl. Viel Verwundete verwehen, viel Geschlechter deckt das Grab. Traurig von des Berges Höhen schaut das öde Schloss herab. Aber nachts im Talesgrunde wandelt's heimlich wunderbar. Wenn da kommt die zwölfte Stunde, kämpfe dort das Brüderpaar. Wir das Himmels Licht. Deine Wangen, meine Wangen, kann fließen die Tränen zusammen. Und an mein Herz drückt fest dein Herz, dann schlagen zusammen die Flammen. Und wenn in die große Flamme fließt der Strom von unseren Tränen, und wenn dich mein Arm gewaltig umschließt, sterb ich voll Liebessehnen. Geschlagen das tapfere Heer und der Kaiser gefangen. Da weinten zusammen die Grenadier voll Lob der kläglichen Kunde, der eine sprach: Wie weh wird mir, wie brennt meine alte Wunde. Der andere sprach: Das Lied ist aus, auch ich möchte mit dir sterben, doch hab ich Weib und Kind zu Haus, die ohne mich verderben. Was schert mich Weib, was schert mich Kind? Ich trage weit besser Verlangen. Lass sie betteln gehen, wenn sie hungrig sind. Mein Kaiser gefangen. Gewähr mir, Bruder, eine Bitte. Wenn ich jetzt sterben werde, so nimm meine Leiche nach Frankreich mit, begrab mich in Frankreichs Erde. Das Ehrenkreuz am roten Band sollst du aufs Herz mir legen. Die Flinte gib mir in die Hand und gürt mir um den Degen. So will ich liegen und horchen still wie eine Schildwacht im Grabe, bis einst ich höre Kanonengebrüll und wie an der Rosse getrabe. Reitet mein Kaiser wohl über mein Grab, viel Schwerter klirren und blitzen, viel Schwerter klirren und blitzen. Dann steig ich gewaffnet hervor aus dem Grab, den Kaiser zu schützen. Blumen stund allein, es singen die Nachtigallen, es flimmert der Mondenschein. Die Jungfrau steht still wie ein Bildnis, der Ritter vor ihr kniet. Da kommt der Riese der Wildnis, die bange Jungfrau flieht. Der Ritter sinkt blutend zur Erde, mit Stolpern der Riese nach Hause, stolpert der Riese nach Hause, wenn ich begraben werde, dann ist das Mädchen aus. Und kichern und huschen vor.